5 Erfolgscharakteristika eines Unternehmers. Lediglich 20% deines Erfolgs werden die eigentliche Strategie und die hier beschriebenen Werkzeuge ausmachen. Die wirklich wichtigen 80% sind deine mentale Einstellung, deine Glaubenssätze, deine Motivation und so weiter, die sogenannten Soft Skills. Wenn du zum Beispiel wissen willst, wie ich mir viele dieser Fähigkeiten im Lauf der Zeit angeeignet und in den unterschiedlichen Bereichen wie Profisport, Medizin und Unternehmertum umgesetzt habe, so kann ich dir das folgende Buch ans Herz legen. 25 Geschichten für mein jüngeres Ich. Ein inspirierender und motivierender Leitfaden für außergewöhnlichen Erfolg im täglichen Leben. Eine Zusammenfassung davon findest du auch in einem Video im Arbeitsbuch. Die wichtigsten 5 Punkte hieraus sind die folgenden. Erstens, Menschen. Es ist essentiell, mit wem du dich umgibst, denn du wirst dich deinem Umfeld immer anpassen. Für dich als Unternehmer im Blockchain-Bereich lautet die Empfehlung, dich mit anderen Gleichgesinnten zu umgeben. Zum Beispiel in guten Gruppen, Masterminds und so weiter. Dies war auch im Hinblick auf meinen eigenen Erfolg der wohl wichtigste Faktor. Du wirst es alleine nicht schaffen, du brauchst gute Leute um dich herum. Im deutschsprachigen Raum haben wir eine kleine, erlesene Community namens CryptoMind, wo sich die besten Leute zu einer Gruppe zusammenschließen. Mehr Infos dazu, falls du daran Interesse hast, findest du noch im Anschluss. Zweitens, die Vision. Entscheidend ist auch der Grund, warum du tust, was du tust. Wenn du dir eine Gazelle und einen Löwen in Afrika ansiehst, so wachen beide jeden Morgen auf. Sie tun das jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Die Gazelle, weil sie Angst hat, gefressen zu werden. Der Löwe, weil er hingegen jagen will. Lerne also, dich nicht so sehr durch die Angst, sondern eher durch positive Motivationen antreiben zu lassen. Erschaffe eine tolle Vision, welche dich begeistert und dich dazu bringt, Großartiges zu vollbringen. Meine Vision ist es zum Beispiel, 1 Milliarde Menschen auf der ganzen Welt kryptofit zu machen und somit eine tolle Legacy zu hinterlassen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das je schaffe, doch es motiviert mich, so oft es nur geht, mein Bestes zu geben. Drittens, Wachstum. Es ist essentiell zu verstehen, dass du nie ausgelernt hast. Du musst ständig wachsen, indem du dich fortbildest und immer wieder neue Herausforderungen annimmst. Dies ist einfacher, wenn du eine gute Gruppe an Menschen um dich herum hast und von deiner tollen Vision auch getrieben bist. Viertens, der Einsatz. All die zuvor beschriebenen Dinge bringen dir nichts, wenn du sie nicht mit vollem Einsatz umsetzt. Talent ist nicht die Basis, sondern die Spitze des Erfolgs. Viele nicht erfolgreiche Leute nutzen die Ausrede angeblich fehlenden Talents leider allzu oft. Sie schreiben den Erfolg anderer Menschen vorrangig deren Talent oder Glück zu. Die Realität sieht jedoch anders aus. Wenn du zum Beispiel 100 Spaghetti an die Wand wirfst, wird ziemlich sicher eines davon daran kleben bleiben. Du weißt zwar davon nie welches, doch wenn du nur oft genug wirfst, wird immer eines dranbleiben. Du musst also im Leben so viele Dinge wie nur möglich für deinen eigenen Erfolg unternehmen. Lass dich durch Fehltritte nicht entmutigen, sondern ganz im Gegenteil. Betrachte sie als notwendige Schritte auf der Treppe zum Erfolg. Fünftens, Inspiration. Werde auch zur Inspiration für andere Menschen. Ob es nun darum geht, Investitionsgelder zu bekommen oder darum, Mitarbeiter anzuziehen oder Kunden zu bekommen. Du wirst andere von deiner Vision und deinem Tun begeistern müssen. Die Einstellung vom Geben ohne Erwartung einer Gegenleistung hilft hier enorm. Wer gibt, ohne sich gleich zu überlegen, was er jetzt dafür bekommt, hat es definitiv leichter. All diese Punkte betreffen dich als Person gleichgültig, ob du in einem bestehenden Unternehmen arbeitest oder ob du dein eigenes gründen willst, ob du für die Regierung arbeitest oder noch Student bist, ob du erst 18 oder schon 50 bist. Diese Punkte sind universell und du solltest sie dir einprägen und sie wie Regeln betrachten, die für den Erfolg unabdingbar sind. Es hilft natürlich, wenn du die unter Punkt 1 beschriebene Gruppe um dich herum findest. Und genau deshalb haben wir im deutschsprachigen Raum die CryptoMind gestartet.